Die Schneisen, die das verursacht, sind überall zu beobachten. Ganz besonders im Amazonas, wo riesige Flächen Regenwald zerstört werden. Stattdessen herrschen oft Monokulturen vor, soweit das Auge reicht. Der Raubbau hinterlässt tiefe Spuren, wie Satellitenfotos der NASA zum Beispiel aus Peru zeigen. Hier sieht man aus dem All neben echten Flüssen auch riesige Ströme aus Gold inmitten des Regenwaldes. Hunderte dicht nebeneinander liegende Gruben, die von Goldgräbern ausgehoben wurden und mit Wasser gefüllt sind. Wenn sich die Sonne darin spiegelt, sehen sie aus wie glitzernde Flüsse. Zeugnisse eines drastischen menschlichen Eingriffs. Daneben befinden sich aufgrund des Goldrauschs ganze Dschungelstädte mit allem, was das Leben so braucht, Bordelle inklusive. Auch die borealen Urwälder im Norden Russlands werden ausgebeutet, genauso wie Wälder in Kambodscha, Malaysia und vielen anderen Weltgegenden. Die Mondlandschaften, die der Tagebau der Kohleförderung hinterlässt, kennen wir auch aus Ostdeutschland, Kolumbien, den USA oder Vietnam. Die Liste des sichtbaren Wandels im Umgang mit Land ließe sich lange fortsetzen, und zwar mit Städten rund um den Globus. Auch in Kenia gibt es kaum noch Wälder. Schätzungen sprechen von 1 bis 2% der Landfläche. Sie aber haben früher das Wasser und damit auch den Boden gehalten und der Natur in trockenen Zeiten auf vielfältige Weise, auch durch Tau, Wasser zur Verfügung gestellt. Das Bevölkerungswachstum von knapp 6 auf 56 Millionen in gut 50 Jahren hat den Druck auf die Natur erhöht. Landwirtschaftlich nutzbare Flächen wurden unter den Pflug genommen. Die Folgen waren unter anderem Versteppung und Bodenerosion. Das ließ nicht nur die Artenvielfalt verarmen, sondern hat auch Folgen für den Wasserhaushalt. Für die oft sehr kräftigen tropischen Niederschläge in dieser Region gibt es kein Halten mehr. Gewaltige Überschwemmungen und große Trockenheit wechseln sich ab. Ein Teil dieser Katastrophen ist menschengemacht. So weit in die Ferne muss man allerdings gar nicht blicken. In Deutschland geht ebenfalls natürliches Land verloren, vor allem für Agrar-, Siedlungs- und Verkehrsflächen. Und das nicht erst seit kurzem. Ein augenfälliges Beispiel dafür ist der Rhein.